Der Jünger steht nach kurzer Zeit am neuen Arbeitsplatz bereit. Glut heißt die Straße, er steht allein. Und das soll Gottes Auftrag sein. Was hast du, Herr, mit mir im Sinn, dass ich hierher geraten bin?